Wir unterhalten uns heute darüber, warum man überhaupt Weltenbau betreibt, beziehungsweise warum sich eigentlich viele Romanautoren gerade im Fantasy-Bereich mit Weltenbau auseinandersetzen sollten. Und in welchem Ausmaß? Und in welchem Ausmaß, ganz richtig. Also es gibt ja quasi, im Prinzip habe ich ja in einem Themenvideo schon gesagt, dass es quasi zwei Ansätze gibt, dass man entweder quasi diese Welt einfach zum Spaß aufbaut oder halt sehr viel Zeit da rein investiert und dann halt einige Bücher darin schreibt oder wie man auch immer lustig ist, oder dass man wirklich diese Welt auf einen Roman oder eben eine größere Geschichte irgendwie zumünzt und es quasi gar nicht primär um die Welt geht, sondern eigentlich primär um die Geschichte. Ja, so sieht's aus. Kann man ja auch zu jeder dieser Herangehensweise, ich mal, genügend Beispiele nennen. Insbesondere bei unserer Vorbesprechung ist ja auch schon für die Herangehensweise, dass man für jeden Roman oder für jede Romanreihe eine Extrawelt entwickelt oder eben die Welt mit der Geschichte entwickelt, ist Markus Heitz gefallen. Der hat ja diverse Romanreihen wie Die Zwerge, Die Legenden der Albay oder was in einer ganz anderen Welt spielt, die Uldad-Reihe, wo er jedes Mal entweder einzelne Teile der Welt oder die Welt als solches für jeden dieser Reihen sozusagen neu entwickelt hat. Ja, und man muss halt dazu sagen, dass Markus Heinz halt quasi, wie natürlich jeder weiß, halt ein professioneller Autor ist und wie man auch weiß, ziemlich viele Bücher rausbringt. Und da fragt man sich natürlich erstmal, wie er das überhaupt hinkriegt, wenn er quasi für jede seiner neuen Romanreihen irgendwie eine komplette Welt aufbaut. Ich meine, wir sind da jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren dabei. So lang Ja. kann sich ein professioneller Autor natürlich nicht Zeit lassen. Ja, die Sache bei Heitz ist halt zum einen, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Es ist so ein bisschen, man mag ihn und man hasst ihn. So, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, entweder sie mochten die Heitz-Romane oder sie mochten sie eben nicht. So ein Dazwischen gab es irgendwie nicht. Die Sache ist halt, dass Heitz eben auch sehr viel mit den Klischees arbeitet, so die klassische Tolkien-Völker, wie man sie kennt. Der hat eben Orks, Elfen, Dunkelelfen, Zwerge. Und da jetzt nicht so große Veränderungen drin. Wobei ich schon Und finde, dass die Welten an sich eigentlich immer relativ tiefgründig rüberkommen. das stimmt Also allerdings. es ist zwar so, dass ja, also gerade bei den Zwergen gibt es ja dieses geborgene Land, das ist ja doch irgendwie recht abgeschlossen. Also es geht quasi nicht um eine ganze Welt, die er da entwickelt hat, sondern einfach nur um den kleinen Teil, der relativ abgeschlossen ist. Aber den hat er dafür eigentlich recht detailliert ausgeplant. Und das, obwohl er quasi, keine Ahnung, jedes halbe Jahr oder so ein Buch rausbringt. Die Aber wahrscheinlich Frage, deswegen muss er sich auch irgendwie Grenzen setzen und kann nicht 5 Jahre so wie wir an eine Welt arbeiten. Die wahrscheinlich Frage etwas ist halt, fokussierter. wie tiefgründig man geht, ne? Ob man halt wirklich nur das aufplant, was man halt für seine Geschichte braucht, oder ob man wirklich halt auch andere Sachen ausplant, die vermutlich eventuell gar nicht in der Geschichte vorkommen, aber man trotzdem weiß, dass sie da sind und eventuell auf irgendwas Einfluss haben, die trotzdem dann in seiner Geschichte vorkommen. Ja. Die Sache ist halt, wenn man so einen einzelnen Abschnitt, so einen geschlossenen Abschnitt der Welt hat, wie eben dieses geborgene Land und alles innerhalb dieses geborgenen Landes jetzt stattfindet, um jetzt beim diesem Beispiel zu bleiben, dann hat man ja auch, wenn man da für diesen kleinen Abschnitt es relativ detailliert ausplant, auch mit Vergangenheit, also dass man so einen gewissen geschichtlichen Hintergrund dazu auch entwickelt hat, dann kommt man auch nicht so sehr in Ja. Bedrängnis, wenn man das Ganze wie schlüssig aufbauen will. Das Problem, in Anführungszeichen, kommt dann eben dazu, wenn man nach außen greift, was er bei den Albay-Romanen ganz gut hingekriegt hat, weil er dort eben Sachen, sozusagen die Vorgeschichte von den Zwergen gewisserweise erzählt, ohne jetzt spoilern zu wollen, und Das da so ein paar spoilert. Sachen. Also, dass die Vorgeschichte von die Zwerge ist, ist nicht groß gespoilert. Das erfährt man auch im Klappentext. Den lese ich ja nicht. Mach weiter. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, und da eben auch so ein paar Thematiken aufgreift, die dann eben auch ein paar Ereignisse in die Zwerge aufklären und das auch recht schlüssig, meiner Meinung nach zumindest. Es ist vielleicht schon rübergekommen, ich gehöre zu denen, die Heils eigentlich ganz gerne mögen. Ich habe Habe ihn auch nicht die auch gern ganze gelesen. Albert-Reihe gelesen, sondern nur den ersten Roman, muss ich zugeben. Ich Das. auch tatsächlich, obwohl der schon ziemlich alt ist. Aber ich finde, er hat es halt echt eigentlich relativ gut hingekriegt, da diese abgeschlossene Welt zu kreieren und die halt auch relativ tiefgründig dann. Aber halt natürlich schon auch wirklich für diese vier Zwerge-Romane oder so und nicht darüber hinaus irgendwie. Das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn man an einer Welt halt für verschiedene Romane an verschiedenen Ecken was zu verschiedenen Zeiten was entwickelt, dass dann das Problem auftreten könnte, dass eventuell Logiklöcher entstehen könnten. Oder irgendwelche Lücken. Ja. Generell ist halt die Frage, wie logisch ist das, so eine abgekapselte Welt zu haben? Einflüsse kommen ja doch immer von irgendwo her. Von Ja. daher, Definitiv. man kann es natürlich, natürlich weitestgehend so machen, dass es irgendwie abgegrenzt ist, aber komplett wird es das wahrscheinlich nicht geben, denke ich mal. Und die Geschichte dahin, wie kommt es dazu, dass ein kompletter Teil abgekapselt ist? Das gehört ja auch quasi dann schon zum Weltenbau. Ja, wobei das, glaube ich, relativ simpel war, dass halt einfach extrem hohe Berge um dieses ganze Tal herum sind. Aber man kriegt es definitiv natürlich nicht so komplex und realistisch hin, wie man sich jetzt wirklich über die ganze Welt Gedanken macht. Aber dafür haben solche Autoren eben auch keine Zeit im Endeffekt. Das stimmt. Ich glaube, Also die das Sache ist dann ist, wahrscheinlich auch so Meckern auf hohem ja, Niveau oder man muss höherem halt da Niveau. dann irgendwie so einen Zwischenweg finden, sage ich mal. Also er hat es ja auch geschafft, irgendwie dann auch gerade in späteren Zwergenromanen dann, weiß nicht, ich glaube ab dem zweiten kam es so langsam, im dritten und vierten dann ein bisschen mehr, dass die Einflüsse von den Landen außerhalb dann noch dazu kamen, irgendwelche äußeren Kolonien, Wesenheiten, was es da noch gab. Ich kann mir, es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, deswegen kann ich mich da jetzt nicht mehr so im Detail dran erinnern. Also es ist nicht so, dass es wirklich nur ganz um Also ich habe diesen auch noch. abgeschotteten Bereich ging. Es gab noch so ein paar Wege nach draußen auf jeden Fall, Ja. die dann auch zumindest im Teil thematisiert wurden. Das ist aber auf jeden Fall von der Geschichte auch ganz interessant und deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, warum ich es nicht weitergelesen habe, dieses Albä, weil das ja quasi die gleiche Geschichte, glaube ich, zeigt, wie von den Zwergen, nur quasi von der bösen Seite. Was ich noch sagen wollte, aber diese Ulda-Reihe, die davor kam, wo er quasi ja noch kein richtiger Autor war, ich glaube, damit ist er ja erst zu seinem ersten Buchvertrag gekommen. Da ist die Welt, glaube ich, wirklich deutlich detaillierter gewesen noch. Also da hat er, glaube ich, wirklich einige Kontinente ganz ausgearbeitet gehabt mit verschiedenen Königreichen und so weiter, Ja, also soweit ich mich zumindest erinnern kann. hat, also ich habe die, da gab es glaube ich auch zwei Reihen, eine größere und dann nochmal einen Dreiteiler. Den Dreiteiler habe ich nicht gelesen. Also es kam zumindest sehr detailliert rüber, weil eben diverse Kontinente, teilweise auch mit so ein paar, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es nur irgendwelche speziellen Sorten von Menschen waren oder irgendwelche eigenen Rassen, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Da hat er nur mehr Sachen entwickelt, die mehr nach zumindest wie Eigenkreation wirkten, auf mich damals, als ich es gelesen habe. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da hat er nicht so sehr mit diesen Tolkien-Völkern gearbeitet, weshalb es dann auch noch mal ein bisschen mehr nach größerer Eigenkreation aussah. Aber es war auch sehr interessant, diese Welt. Auch sehr. Ja. Die Magie hatte dort auch so ein paar interessante Aspekte. Das war schon. Aber das ist halt immer schwierig, sobald man dann diese klassischen Völker benutzt und so, dass man halt nicht zu nah an Tolkien oder sowas hinkommt. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Ja, die Sache ist auch, um den Bogen jetzt wieder zum Weltenbasteln allgemein zu spannen, das Rad kann man sowieso nicht neu erfinden. Sei das jetzt so eine klassische Fantasy-Welt, da wird man immer irgendwelche Bezüge zu Tolkien oder irgendwelchen anderen Volksmärchen oder sonst irgendwas haben. Oder wenn man jetzt eine Science-Fiction-Welt bastelt, da wird man immer irgendwelche Vergleiche zu Star Wars, Star Trek oder irgendwelchen anderen berühmten Science-Fiction-Reihen haben. Oder irgendwelche Referenzen. Und das kann man jetzt auch bei jeder beliebigen Art von Welt, die man sich basteln will, dann fortsetzen. es gab alles irgendwie schon mal, jedes Genre. Ob man jetzt da bei Romanen, Filmen, Videospielen, Rollenspielen oder sonst irgendwas guckt, es gab schon zu jeder Setting irgendeine Ausgabe. Manche halt eher bekannter, manche unbekannter, manche größer, manche kleiner. Aber ich finde, insgesamt kann man eigentlich schon sagen, dass halt je komplexer oder je mehr Gedanken man sich an sich halt über die Welt erstmal gemacht hat, dass die Romane dann eigentlich nur umso besser werden können. Das auf jeden Fall. Die Gefahr ist halt natürlich, dass man dann einfach zu viele Details irgendwie einfließen lässt, aber da muss man eh immer schauen. Ja, klar, die Gefahr besteht immer, dass man sich irgendwo verzettelt. Aber man muss halt auch schauen, welche Absicht man halt als Autor hat, ne? Man muss dann eben vor allem auch im Buch, wenn man dann irgendwann dazu kommt, ein Buch zu schreiben, darauf achten, wie Olli jetzt eben schon meinte, dass man nicht zu viele Informationen durchsickern lässt, sondern wirklich nur die Informationen, die tatsächlich auch notwendig und logisch gerade in der Situation sind. Weil wenn man einfach nur die Informationen unterbringen möchte, damit man zeigt, hey, ich habe voll viel Mühe hier in diese ganzen Arbeiten gesteckt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache. Also man muss, glaube ich, wenn man viel Zeit in den Weltenbau steckt, auch damit rechnen, dass viel von dem, was man da kreiert hat, niemals jemand zu Gesicht bekommen wird, außer man selbst. Was bezüglich dessen auch sehr wichtig oder was sehr interessant ist, ist dieses Anteasern, dass man halt so ein gewisses Detail aus der Welt in der Geschichte erwähnt, um irgendwas, was weiß ich was, was aus der Vorgeschichte stammt, wo man dann sich später vielleicht in einem anderen Buch, in einer anderen Geschichte beschäftigt, was zum Beispiel jetzt bei Star Wars, die in alten Filmen wurden ja irgendwie, ich glaube, die Klonkriege kurz erwähnt zumindest oder so. Und das wurde ja dann in der neuen Trilogie aufgegriffen. Und da kann man sich auch ein bisschen selbst in Bedrängnis bringen, was die Logik angeht. Wenn man jetzt alles schon detailliert ausgeplant hat, die Welt und die Geschichte, da kann man sagen, natürlich, das war da und da. Soweit habe ich das geplant und das schmücke ich dann jetzt in einem späteren Buch, um das vielleicht als Geschichte nochmal rauszubringen, damit ein paar mehr Details aus. Oder bringe das Ganze dann in Textform, füge ein paar Charaktere hinzu. Aber sonst kann ich mich da jetzt nicht groß mit in Bredouille bringen, weil ich das alles schon ausgeplant habe. Wenn man es zum Beispiel nicht ausgeplant hat, dann entstehen schon mal eher Logiklöcher, wenn man dann versucht, da eine interessante Geschichte zu schreiben und man dann nicht haarklein auf alle Details achtet. Was Ähnliches hatte ich jetzt da mit einem Kollegen, mit dem ich an einem Videoprojekt arbeite. Da haben wir uns nochmal seit, es ist auch so die Vorgeschichte zum älteren Projekt von ihm, da haben wir uns nochmal den ganzen Film dann angeschaut, um halt wirklich zu schauen, ist unsere Geschichte soweit schlüssig, haben wir auch auf alles geachtet. Und das, da muss man dann schon sehr penibel sein, wenn man das nicht alles schon im Voraus geplant hat. Noch genau kurz zu dem, was Flori gesagt hat, das fand ich nämlich eigentlich ganz wichtig, dass quasi auch wenn diese ganzen Sachen oder die meisten Sachen, wahrscheinlich sogar, wenn man es wirklich detailliert angeht mit der Welt, so 80-90% nie in irgendwelchen Romanen oder so vorkommen werden, merkt man es halt im Endeffekt trotzdem, dass diese Informationen halt da sind, weil die anderen Informationen sich ja daraus entwickelt haben, beziehungsweise darauf dann aufbauen. Ja. Jetzt vielleicht abschließend zu den Romanen nochmal kurz. Fallen euch irgendwie Beispiele ein bei Romanen, die halt, wo es extrem am Weltenbau krankt oder wo es relativ gut gelöst wurde? Also als gutes Beispiel finde ich ja die Elfen. Da hat er zum Beispiel bei die Elfen ab und zu mal was von den Sachen reingeworfen, die in Drachenelfen vorkommt. Oder die Schattenkriege hatte er ja angeteasert, wo ja auch irgendwann mal im Buch kommen soll. Ich glaube schon, dass das irgendwie schon irgendwo geplant ist. Vor allem sind es bei die Elfen ja, und das weiß man eigentlich auch schon, seit dem ersten Buch drei Welten gleich, nicht nur eine, sondern drei. Wo man natürlich das Gefühl hat, einmal ist die Fantasy-Welt, sag ich mal, ganz gut ausgeplant. Dann hat man das Gefühl, dass die Menschenwelt auch ziemlich gut ausgeplant ist, auch wenn es sich anfangs noch auf eher einen Bereich bezieht oder beschränkt, merkt man dann in den Nachfolgebüchern, dass es doch noch andere Bereiche gab. Und das findet er überall dann seine Anwendung. Und von der dritten Welt weiß man dann eben auch noch einige Fakten. Die ist allerdings eher ein bisschen geheimnisvoller aus storytechnischen Gründen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant gewesen, dann nicht nur die Geheimnisse einer Welt rauszufinden, sondern die Geheimnisse dreier Welten und wie die dann miteinander zusammenhängen. Ja, also gerade bei Bernhard Hennen, also dem Autor von Die Elfen, würde es mich auch extrem interessieren, wie er da quasi rangegangen ist. Weil, also es ist ja zumindest so, dass Die Elfen, glaube ich, sein erster Roman war, oder? Der wirklich veröffentlicht wurde, ich glaube schon. Also ich glaube, es war auf jeden Fall sein Erfolgsroman, ja. Davor geschrieben Ja. hatte er bestimmt schon andere. Ja, ich weiß, ja. Ich weiß gar nicht, ob er davor schon mal veröffentlicht hat überhaupt. Auf jeden Fall könnte ich mir dann vorstellen, dass er natürlich da schon Jahre davor auch genug Zeit hatte, sich halt mit der Welt zu beschäftigen. Weil er eben noch nicht unter dem Stress war, dass er ein erfolgreicher Autor ist, sozusagen. Ja. Was mir jetzt als Negativbeispiel dann eher einfallen würde, wäre Eragon. Eine Reihe, wo ich zumindest das erste Buch, vielleicht auch noch ein bisschen in Teilen das zweite, was ich als Kind damals, als ich es gelesen habe, recht gut fand. Wo ich dann natürlich auch noch nicht auf solche Details geachtet habe unbedingt. Aber rückblickend betrachtet gab es halt nicht nur in der Story als solches, sondern auch eben in der Welt diverse Logiklöcher, Ungereimtheiten oder Dinge, die halt einfach so sehr oberflächlich nur waren und halt nach Ja. abgepinselten Klischees Ja. und ähnlichem wirkten. Kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ich fand es früher eigentlich auch als Kind ganz irgendwie ganz interessant zu lesen, aber da hat man natürlich auch noch nicht viel gelesen gehabt, so anderes Zeug. Habt ihr denn Aber konkrete Beispiele, was da schlecht drin war? boah, es ist schon so lang her, aber also erstmal fällt mir ein, dass er auch nur quasi einen kleinen Teil der Welt wirklich ausgeplant hat, soweit ich weiß. Und dieser Teil war schon allein von der Karte her halt extrem zusammengewürfelt, so irgendwie. Er hat halt irgendwo einen Elfenwald gebraucht, dann hat er irgendwo noch eine Wüste zwischenrein Ja, gebastelt. das Gebirge. Genau, halt einfach, natürlich als 15-Jähriger ist es dir auch nicht wichtig und weißt es halt auch nicht besser. Aber er hat halt einfach halt irgendwie so zusammengewürfelt alles. Und ich denke mal auch, dass von der Vergangenheit her und von den Hintergründen, wenn man sich da mehr damit beschäftigen würde, da auch noch einige Logikfehler irgendwie auftauchen würden. Mal davon abgesehen, dass halt extrem viele Klischees darin vorkommen und die Handlung eigentlich sehr vorhersehbar ist, zumindest im ersten Band, glaube ich. Ich habe auch damals als Kind schon beim Lesen sehr viele Parallelen auch zu Star Wars festgestellt. Ich Genau, kann mich ja. auch noch daran erinnern, dass ich auch einiges schon beim Lesen dachte ich so die Story, ach, das endet doch bestimmt so und das hängt so und so zusammen. Also ich fand es schon als Kind vorhersehbar. Ich hab's finde ich, ist auch wieder ganz interessant zu sehen, dass halt, wenn man sich auch wieder mehr mit der Welt selber auseinandersetzt, dass es dann auch wieder viel leichter ist, sich quasi von diesem Standardzeug oder von diesen Klischees einfach zu lösen. Weil man halt sowieso schon quasi ganz andere und mehr Ideen bekommt, wenn man das genauer und realistischer ausplant oder mehr Zeit da reinsteckt einfach. Also um jetzt nochmal auf Loris Frage zurückzukommen, was ein Beispiel ist, was mir immer aufgefallen ist. Es gab halt so diese Welt, dieses riesige Königreich, weil dieser ultimativ böse Drachenkönig herrschte, der ultimativ mächtig war und was er etwas haufenweise Drachenseelen versklavt hat, mit denen er noch mächtiger war und riesige Armeen unter sich hatte und diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese Pseudo-Orks, die es da gab. Urgals waren das, glaube Genau, ich, oder? diese Urgals, die hatte er ja auch noch. Und es gab halt dieses riesige Land, wo auch diese Wüste zugehört und alles. Und dann gab es unten so eine kleine Landzunge, wo so ein kleines Land war, was ein anderes Land war, von wo aus die dann auch die Rebellion gestartet hat. Und die Frage war, warum dieser ultimativ mächtige König das sich nicht schon längst einverleibt hat. Klar kann man jetzt sagen, es war ihm, weil das nur so klein war, vielleicht unwichtig oder so, aber es wurde, glaube ich, auch nie wirklich geklärt, warum er es noch nicht eingenommen hat. Ich glaube, es war einfach die Ausrede, dass er nicht wusste, wo sie sind oder sowas. Aber wenn er sowieso alles besitzt, dann ist da eigentlich nicht mehr viel mehr Platz. Naja. Das war Ja, es wahrscheinlich gab. einfach nur ein Detail, was die Story irgendwie voranbringen, sondern der braucht da muss halt man dann ein freies Land, wovon ja, wo die Rebellion irgendwie da dann muss man halt auch vorsichtig mit sein, dass man so Informationen oder Handlungsstränge, die dürfen halt nicht dann vom Autor gemacht wirken, damit die Story vorankommt. Das, da muss man dann beim Weltenbau irgendwie auch aufpassen. Ja, es muss alles logisch und natürlich sein und nicht gezwungen wirken, genau. Ja. Also diese zusammengewürfelten Karten, ich erinnere mich so an meine ersten Versuche, irgendwelche Bücher zu schreiben oder Welten zu kreieren, wo ich mir dann mich da eher heute an den Kopf lage, was ich da fabriziert habe, wo ich mir da einfach irgendwie so komische Skizze von der Karte gemacht habe, dann so, ja, da ist dann, kommt dann noch eine Wüste hin und da kommt dann irgendwelche verdorbenen, boshaften Höllenländer rein, einfach weil es cool ist und so Kranz. Und ja, ja. Wie Olia sagt, bei Eragon könnte man es so ähnlich sehen. Die Karte sieht halt ganz hübsch aus davon im Buch, weil die dann nochmal vernünftig gezeichnet wurde. Hätte man meine Karten von damals dann vernünftig nochmal nachgezeichnet, wäre es vom Stil her im Prinzip wahrscheinlich so was Ähnliches dabei rumgekommen, so, wo man dann, wenn man da wirklich jemand hingeht. Also ich hätte es wahrscheinlich auch nie genauer reflektiert, wenn Olli das nicht irgendwann auch schon mal im Forum angesprochen hätte mit Eragon, weil, einfach weil es schon so lange her war, dass ich es gelesen habe. Ja. Aber wenn man da dann nochmal genauer drüber nachdachte, bei vielen Sachen kann man es auch, kann ich da jetzt auch keine Details mehr nennen, einfach weil es zu lange her ist, aber so rückblickend betrachtet war halt doch alles relativ viel halt oberflächlich, während Klischee. Heiz, das waren so, also Eragon, die Zwerge waren halt so die ersten, ich sag mal, großen Fantasy-Reihen, die ich halt als Kind oder Jugendlicher gelesen habe, während mir bei Heiz dann eben sehr viel mehr noch in Erinnerung auch geblieben ist, auch so an Geschichten, die halt dann so dem Ganzen den Hintergrund gaben. Im Endeffekt bei Eragon ja auch allein von der Handlung schon einfach nur dieses klassische Klischee halt irgendwie, dass du diesen Bauersjungen hast, der zum Held wird und innerhalb von ein paar Monaten einen Urgel nach dem anderen abschlachtet oder sowas. Ja. Obwohl er davor noch nie ein Schwert in der Hand gehalten hat oder so. Das ist halt aber, eine typische Heldenstory. Ja, ne? Man, da kann's, ich weiß nicht, ich finde, man kann ihm aber auch gar nicht unbedingt was vorwerfen, weil es war halt einfach auch wie wir, vielleicht damals so ein 15-jähriger ja, also typ, war er ja auch einfach im Endeffekt. Ja, der, war der, ja hat einfach, der hat halt einfach das geschrieben, was ihm Spaß macht. Und da ist ja auch nichts falsch dran, aber es ist halt verrückt, dass das dann so ein Erfolg wird irgendwie. Ja. Ja, manchmal sind ja Klischees auch nicht so schlecht, weil es dann. Ja, das auf jeden Fall. Ich will jetzt Klischees nicht schlecht reden. Ich arbeite auch vor allem, wenn ich Rollenspielrunden leite, sehr gerne mit Klischees. Ich bin ein sehr großer Freund von Klischees. Die Sache ist, man muss halt darauf achten, dass es halt nicht nur ein oberflächliches Abpinseln von Klischees ist, sondern dass es eben trotzdem die Welt insgesamt dann so eine gewisse Tiefe hat. Und das ganz trotzdem noch irgendwie schlüssig wirkt. Also man sagt ja auch, Klischees sind ja nicht umsonst Klischees. Wenn hier definitiv, aber das Klischees ist auch nochmal ein anderes Thema dann irgendwann. Aber du hast gerade Rollenspiele erwähnt, sag mal, du spielst Rollenspiele. Wie sehen dann Welten in Rollenspielen aus? Alter, bist du ein Nerd. Ja, ich spiele nicht nur Rollenspiele, meistens leite ich sie sogar. Das heißt, ich bin dann derjenige, der die Runden, die Story vorbereiten darf, für diejenigen, die nicht wissen, wie so ein Rollenspiel funktioniert. Also kein Computer-Rollenspiel, sondern die richtigen klassischen Pen-Paper-Rollenspiele. Die richtigen. Kennt keiner richtig mehr. Einzig wahren, echten. Ja, da gibt es ebenfalls auch diese zwei Varianten. Ich will jetzt nicht so davon ausgehen, wie so die Rollenspielbücher geschrieben sind, sondern eher so wie ich als Spielleiter, wie man als Spielleiter halt seine Runden, Abenteuer, Welten vorbereitet. Da gibt es eben auch die zwei Herangehensweise. Man schreibt ein Abenteuer und kreiert sich dann daraus die Spielwelt, dann eben auch unter anderem mit den Handlungen der Spieler zusammen. Oder aber man schreibt sich zuerst eine detaillierte Spielwelt und setzt da dann die Spieler rein. Auch da, ja, da kommt man meiner Meinung nach nicht so sehr in die Logiklöcherfalle, je nachdem, wie man es macht. Wenn man zum Beispiel ein lineares Abenteuer spielt oder eine lineare Kampagne, dann hängt eben auch vieles von den Handlungen der Charaktere ab. Und wenn man sich dann nicht in den Kopf setzt, dann irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, aus vergangenen Abenteuern nochmal vorzugreifen und dann sagen, haha, die Vergangenheit holt euch ein, dann, wenn man das nicht durchdacht hat, dann kommt man schon eher in Bedrängnis. Wenn man das aber rauslässt, dann kann es eben auch mit dem, ich entwickle die Spielwelt mit den Abenteuern, auch da sehr gut funktionieren. Während man eben, wenn man schon eine detaillierte Welt hat, da eben auch an jede, allen Ecken und Enden, je nachdem, wie detailliert es ausgeplant ist, dann irgendwelche Ansatzpunkte für Abenteuer hat. Oder aber auch man viel genauer sagen kann, was welche Handlung für Auswirkungen auf die Welt insgesamt haben. Zum Beispiel, die Heldengruppe jagt einen Banditen. Wenn ich nur das Abenteuer geschrieben habe, ist das damit dann vorbei. Ich plane das nächste Abenteuer. Wenn ich jetzt aber eine detaillierte Welt habe, wo es dann vielleicht sogar mehrere Banditen in Konkurrenz gibt, ich weiß, so zwei, die sich immer bekriegen, die Heldengruppe jagt den einen, ist weg und dann machen sie erstmal was anderes. In der Zwischenzeit weiß ich aber, der andere Dieb, Bandit hat keine Konkurrenz mehr und kann sich ausbreiten. So als einfaches Beispiel. Ja, bei Rollenspielen könnte ich mir aber auch vorstellen, aber vielleicht sind es dann auch nur die Anfänger oder so, dass es halt, wenn man so eine wirklich komplexe Welt hat oder so, du musst dich ja doch als Spielleiter da halt ziemlich auskennen und so, bevor du ein Abenteuer eigentlich schreiben kannst, dass es vielleicht vielen auch eher zu aufwendig ist, sich halt erstmal ewig lang einzulesen, wenn sie nur mal kurz irgendwie eine kleine Runde mit Freunden spielen wollen oder so. Das ist das Problem, weshalb man die Spieler einfacher findet als den Spielleiter. Die meisten denken halt, es ist halt viel mit viel Aufwand verbunden, denken, sie haben dafür nicht Zeit, nicht das Talent oder auch nicht die Lust. Also die Sache ist, es gibt halt dafür immer auch relativ einfach gestrickte Einstiegsabenteuer für die meisten Rollenspielsysteme. Und die Sache ist, wenn man jetzt mit einer Runde geschlossen ein neues Spiel anfängt und noch keine Ahnung hat, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man als Spielleiter nicht so viel Ahnung hat. Man sollte schon ein bisschen sich reingelesen haben. Aber da kann man das Ganze ja auch mit den Spielern zusammen entdecken. Da ist dann eben auch die Herangehensweise, je nachdem, was man bezwecken will. Man baut Abenteuer für Abenteuer, erschließt sich die Welt, baut sich die Welt auf. Also für mich, wenn ich leite, kommt es mir immer darauf an, was bezwecke ich mit der Runde? Ist es nur eine kurze Runde? Dann bastel ich eben ein kleines, einfaches Abenteuer mit einer vielleicht in sich geschlossenen Welt. Wenn ich weiß, ich plane jetzt eine größere Kampagne, die dann mit einer derselben Gruppe über längere Zeit gehen soll, dann versuche ich dann mir schon möglichst schlüssig zumindest die Aspekte, die mir jetzt während der Planung wichtig erscheinen, dann auszuarbeiten. Nicht unbedingt in jedem Detail, aber zumindest stichpunktartig, dass ich mir eine Liste mit Figuren, Namen, Orten oder sowas mache, die relevant sein könnten, dass ich eben im Zweifel was in der Hinterhand habe, wenn es dann wirklich relevant wird. Also ich bin jetzt ja nicht ganz so in dem Thema drin, aber es gibt ja auch ganz gute Regelwerke oder so, wo es quasi so gut wie gar keine oder kaum eine Welt dahinter gibt sozusagen. Also einmal gibt es ja diese Savage Worlds oder wie es heißt, ja, wo du dir quasi, keine Ahnung, das dann selber zusammenbauen kannst. Oder wir haben doch auch mal dieses Funky Colts gespielt oder so. Da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da so die Mega-Welt dahinter ist. Aber trotzdem sind es eigentlich ganz lustige Regelwerke. Ja, also Savage Worlds ist ein sogenanntes Universalsystem. Das bietet eben überhaupt kein Setting, sondern es sind eben nur die blanken Regeln. Die Geschichte, das Setting, das muss man sich dann halt selbst zu ausdenken. Da gibt es natürlich auch welche, die man sich dann kaufen kann, wo man dann, wie bei den normalen anderen Rollenspielbüchern, dann halt auch einen Hintergrundteil und sowas hat und die Welt beschrieben hat. Und man kann es sich dann auch als Spielleiter selbst zusammenschreiben. Man kann auch sein Lieblingsbuch nehmen oder sein Lieblingsfilm und das dann die Welt bespielen. Auch sehr spaßig. Ich habe immer das Problem, dass ich bei jedem Film oder jedem Buch oder Spiel oder so dann immer denke, das könnte man auch mit Savage Worlds machen. Da gibt's schon jetzt viel mehr, als ich Zeit habe zum Spielen. Aber so am Rande bei Funky Colts, das war ja eher so, es basierte eben auf der Thematik dieser 70er, 80er Jahre Action-Serien. Da habe ich mir auch im Vorfeld zumindest eine kleine Welt erstellt, sozusagen dieses in sich geschlossene. Habe ich mir dann eben eine Stadt ausgedacht mit so ein paar Figuren. Das war dann auch keine große Sache. Das war fast schon so eine Mischung. Ich habe mir zwar ein paar Sachen im Vorfeld überlegt, wie es aussehen könnte, aber ein paar Sachen habe ich dann auch mit den Abenteuern entwickelt. Ja. Aber ich glaube, dass es bei Rollenspielen halt gar nicht so wichtig ist wie bei Romanen oder so, dass es halt so eine relativ krasse Welt gibt oder alles so detailliert ausgeplant ist, weil man ja trotzdem eine lustige Runde irgendwie spielen kann, auch mit sowas wie Funky Calls, wenn man jetzt sich nicht alles im Detail überlegt oder so. Also bei Rollenspielen ist es ja auch häufig so, dass die Abenteuer durch die Charaktere irgendwie auch entstehen, weil Stimmt, je ja. nachdem, wie die Charaktere handeln, entwickelt sich ein ganz anderes Abenteuer und da kann der Meister oder Spielleiter noch so viel geplant haben und dann funktioniert die Story einfach nicht mehr so, wie sie geplant ist. Und auch bei detaillierten Settings kann sich ja jeder Spielleiter sich quasi seine Welt nochmal meistern. Ich meine, nicht jeder Spielleiter spielt die Welt ja gleich. Es sind immer irgendwo Unterschiede, wo man nochmal individuell selber noch was mit einbringen kann. Also, Also da ist ja. dann vielleicht teilweise sogar zu viel Weltenbau auch schlecht, weil man quasi Ja. dann den Spielern vielleicht sogar die Freiheiten nimmt oder so ein bisschen. Kommt drauf an, Ja, was es man halt kommt. bezweckt. Ja. Genau. Man muss halt als Spielleiter darf man nicht daran herangehen, dass die Sache fest in Stein gemeißelt ist, weil es halt immer dieses Miteinander, dieses gemeinsame Erzählen ist, dieses gemeinsame Entwickeln dieser Welt. Deswegen, man kann, also ich kann aus Erfahrung sagen, man weiß nie, wie die Spieler in welcher Situation handeln, wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen muss man eben auch flexibel sein, man muss improvisieren können. Dabei kann eine detailliert ausgeplante Welt auch helfen. Was weiß ich was, wenn sie jetzt zum Beispiel, ich überlege mir für das Abenteuer jetzt drei Ansatzpunkte, die ich den Spielern sozusagen anbiete, und die wählen dann einen vierten. Wenn ich dann ein bisschen mehr weiß, was da so los ist, dann kann ich leichter vielleicht improvisieren, wie der vierte abgeht, wie wenn ich überhaupt keinen Plan habe. Aber wie gesagt, es ist eben auch da bewusst in Rollenspielbüchern jetzt, gibt es viele Sachen, die auch offen gehalten werden bewusst. Ich habe jetzt zum Beispiel zu den Warhammer 40k Rollenspielbüchern, da habe ich einiges an Büchern und Erweiterungsbänden, einfach weil ich die auch unglaublich gern lese, weil die gut geschrieben sind. Da gibt es eben auch ein paar Sachen, die sind sehr detailliert dort beschrieben, verhältnismäßig detailliert. Manche Sachen, da heißt es eben so, das ist jetzt an der Stelle bewusst der Gruppe, dem Spielleiter überlassen, wie das jetzt genau aussieht. Das wird bewusst offen gehalten, wo man eben dann auch als Spielleiter in seinen eigenen Planungen oder eben dann vielleicht auch mit der Gruppe gemeinsam das Ganze dann entwickelt. Also es ist auch schon durchaus passiert, dass ich gesagt habe, ja, mir kommt jetzt an der Stelle keine Idee, wie man das lösen könnte. Das überlasse ich jetzt mal ganz den Spielern. Wenn die dann eine Idee haben und die mir gefällt, dann ist das dann auch die richtige Lösung. Umgekehrt muss man auch immer überlegen, was für eine Art von Gruppe man hat. Wenn man eine erfahrene Gruppe hat, da kann man eher damit rechnen, dass die eben von allein die Welt erkunden, selbst Lösungen entwickeln. Da muss man dann auch selbst weniger vorbereiten. Da genügt mir dann manchmal schon ein Zettel mit Stichpunkten und dann kann ich sagen, hier so und so sieht's aus, macht was, dann machen die Spieler das dann von alleine. Das ist dann viel mehr dieses Wechselspiel, während Anfänger oftmals lieber ein bisschen vorsichtiger sind oder eben dann die Welt noch nicht so gut kennen, noch nicht wissen, was sie machen können, die muss man dann halt so ein bisschen mehr abholen. Und da ist es dann auch ganz hilfreich, wenn man zumindest ein bisschen was geplant hat, wenn man detailliertere Sachen dann geplant hat, mehr hat, auf das man dann auf Anhieb zurückgreifen kann als Spielleiter, ist es dann auch Okay. schon recht hilfreich. Wie Da könnte muss man das man. jetzt kurz zusammenfassen? Also im Prinzip ist Weltenbau schon wichtig, aber man hat halt quasi viel mehr Freiraum teilweise, oder Freiraum kann auch nützlich sein, weil die Spieler ja quasi die Welt mit ihren Handlungen auch selber Ja, weiterentwickeln. genau. Also es ist eben nicht zu hundertprozentig mit dem Romanschreiben vergleichbar, Ja. weil man nicht allein sich eine Welt bastelt, die dann im Publikum präsentiert, sondern weil man die Geschichte Genau. gemeinsam mit den anderen, mit den Spielern dann entwickelt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch dazu, wie wir das eigentlich machen. Ja, also wir machen. Also vielleicht noch so kurz anfügen sollte. Ich glaube, wir haben es so direkt noch nicht gesagt. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass man, wenn man eine Welt für eine Geschichte kreiert, dann kreiert man tatsächlich bloß diese Welt oder das wirklich nur für die Geschichte und kann auch nur diese Geschichte darin erzählen. Oder wenn man neue einfügen möchte, muss man eben die Welt plötzlich ausdehnen, andere Bereiche öffnen oder ist eben doch recht beschränkt in seinen Möglichkeiten. Während man, wenn man eine Welt eben einfach nur baut, wenn man eine Welt bauen möchte und dann darin ein paar Geschichten, daraus ein paar Geschichten erzählen möchte, dann hat man eben den kompletten Freiraum, erstellt einmal eben eine sehr detaillierte Welt und hat dann im Prinzip unendlich Spielraum und wenn man es andersrum macht, ist man halt sehr beschränkt, aber dafür eben deutlich schneller fertig. Ist halt wieder die Frage, Genau. was man halt als Autor dann machen möchte und bezweckt, ne? Genau. Es ist halt immer die Frage, man nimmt sich halt auch immer ein bisschen die Möglichkeit, auch wenn einem jetzt die Welt oder die Thematik gefällt, auch noch andere Sachen dann darin zu machen. Beziehungsweise man kann es natürlich erweitern, Aber da aber da ist halt werden dann wieder. sicher, ja, werden sicher Logikfehler oder irgendwas, irgendwelche Ungereimtheiten auftreten. Genau, und dass wir deswegen machen wir uns da irgendwie eher geisteskrank viel Arbeit als wenig. Richtig. Alles ist deine Schuld, Olli. Ja. Ja. Ja, Ja. anfangs, als wir das Projekt begonnen haben, dann war es, glaube ich, eher so ein bisschen, wir hatten eine grobe Geschichte, die war jetzt nicht sonderlich kreativ. Klischee. Das war auch so diese typische Helden. Heldenreise. Genau, ja. Also ich Und glaube, dafür das gibt's. brauchten wir eben eine Welt. Wir hatten so ein paar Ideen oder vielleicht ich hatte so ein paar Ideen und die wurden dann immer weiter erweitert. Und irgendwann wurde uns dann klar, so wie wir das machen derzeit, funktioniert das vielleicht nicht. Wir müssen vielleicht doch mehr ins Detail gehen oder wollen mehr ins Detail gehen, was die Welt angeht. Und das wurde dann halt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, sodass wir eben jetzt wirklich den Hauptfokus darauf gelegt haben, diese Welt zu kreieren. Und dann währenddessen, während des Kreierens schon ein paar Geschichten daraus zu erzählen oder eben dann, wenn wir irgendwann fertig sind, ja, Ich haben wir glaube, so eigentlich. ganz fertig wird man eh nie. Das Glaube ich auch stimmt nicht. auch. Man Aber kann wenn wir, ja. sagen wir mal so, wenn wir einen Bereich so weit Ja. ausgeplant Ja. haben, Der dann ist haben wir eigentlich, also zufriedenstellend. genau, wir merken eigentlich während des ganzen Prozesses immer, dass wir zu jeder Kleinigkeit eine ganze Romanreihe schreiben könnten. Und Das stimmt, demzufolge, ja. wenn wir mehr schreiben würden, dann weiß ich nicht, könnte man Nano bestimmt jetzt schon Remo. locker die 100 Bücher da rauskloppen. Nano Und Remo. das, obwohl wir nicht allzu weit sind. Frage ist nur, ob sich dann doch schon jemand dafür interessiert. Das ist auch eine Sache, genau. Das ist auch ein Vorteil, denke ich, von wenn man eine große Welt hat. Dann, wenn man die ersten Romane rausgehauen hat und dann seine Leserschaft hat, die interessiert sich dann eben für die Welt und möchte weitere Ja. Bücher in der Welt Ja. haben. Und da weiß man eben schon grob, was einen erwartet und man hat sich schon grob in diese Welt eingefuchst. Und ja, das kann, denke ich, auch ein ganz guter Vorteil sein als Ja. Autor. Da kann man zum Beispiel auch jetzt als Beispiel die Scheibenwelt von Terry Pratchett anführen. Auch sowas, was vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Ich finde es großartig. Da reicht schon so, es ist ein Scheibenweltroman. Das sagt dann schon mal einiges über den Roman aus. Ich weiß jetzt nicht, ob Terry Pratchett diese Welt wirklich in allen Details schon so von Anfang an entwickelt hat. Ich denke mal, das wird da auch eher eine Mischung sein. Einige Sachen, die wird es vielleicht von Anfang an gegeben haben. Manche Details, die kamen erst später dazu, manche Entwicklungen. Also im Groben und Ganzen, man liest halt einen Roman da aus dieser Reihe von dieser Welt. Da hat er auch zu verschiedenen Aspekten dieser Welt dann Romanreihen geschrieben, die dann teilweise auch nur lose zusammenhängen. Das heißt, da kann man wunderbar quer einsteigen. Und ja, ich fand das, als ich die neu entdeckt habe, auch super. Als ich dann gesehen habe, da gibt's dann schon, sehe ich was, 20 Romane oder noch mehr dazu, weil ich halt mehr von dieser Welt lesen wollte. Bei was wäre dann anfangs auch egal, worum es da im Detail ging. Ein paar Sachen, die hörten sich zwar interessant an als andere, aber im Groben und Ganzen war so, ich möchte mehr über die Welt erfahren, also lese ich ein paar mehr von den Romanen. Ja, jetzt nochmal auf zu Die Voysia zurück. Also im Prinzip, ich finde es einfach den Gedanken spannend, dass wir halt so eine Illusion irgendwie einer fiktiven Welt halt erschaffen, die, keine Ahnung, so eine perfekte Illusion halt kreieren wollen einfach. Und dazu gehört halt, wie auf unserer Welt auch, dass man einfach Jahrtausende an Geschichte irgendwann hat, dass man viele verschiedene Kulturen hat, die sich weiterentwickeln und vermischen und so weiter. Und allein dieser Prozess und wie man halt sieht, wie das alles immer größer wird und so, ist schon cool irgendwie. Und vor Und allem, wie man irgendwo immer Details findet, die einen wirklich faszinieren selbst, ja. wo man gute Ideen hatte und sowas. Oh. Und Da gibt es einfach unglaublich viel Spielraum, wenn man eine ganze Welt erschafft. Kann natürlich an jeder Ecke irgendwo so ein wunderschöner, geheimnisvoller Wasserfall des Todes sein. Ich weiß Genau. es nicht. Auf jeden Fall kann man viele faszinierende Dinge, denke ich mal, in einer ganzen Welt unterbringen, die Vor wiederum viele allem faszinierende Geschichten dann hervorbringen können. mittlerweile sind wir halt, ja. Man kann wahrscheinlich auch ganz gut so von Vergangenheit in Gegenwart switchen, weil dann ja schon so grob alles feststeht und man da weniger in sich in irgendwelchen Sachen verstrickt und keine Logiklöcher entstehen oder die Gefahr, dass Logiklöcher entstehen, sehr viel geringer ist. Man merkt aber auch, dass man sehr häufig an seine Grenzen stößt, vor allem wenn es um Fachwissen geht, Physik oder Auf jeden Fall. Astronomie oder keine Ahnung, was man eigentlich irgendwie studieren hätte müssen, um da überhaupt irgendwie Ja. perfektes Wetter oder keine Ahnung, ne? Aber Unsere typischen Probleme das ist halt halt. dann eigentlich wieder wirklich nur die eigenen Ansprüche, weil im Endeffekt wird es hinterher wahrscheinlich keinen stören, wenn da irgendwas ein bisschen nicht so ganz passt oder so. Ja. Aber irgendwie will man es halt selber dann doch so perfekt wie möglich hinkriegen. Wenn man sich das Ziel gesetzt hat, halt eine in sich schlüssige Welt zu erschaffen, dann würde einem hinterher das extrem stören. Also Und die bei mir war Sache es so. heißt, in sich schlüssig heißt ja nicht zwangsläufig mit in allen wissenschaftlich Ja. korrekten Details. In sich schlüssig heißt gerade in Bezug auf die Voyager für mich, wir versuchen alles irgendwie halt wirklich vernünftig zu erklären und sagen nicht einfach nur stumpf, es ist so, weil es Magie gibt, es ist so wegen der Magie und wir begründen alles mit der Magie, sondern wir versuchen ja selbst die Magie sehr detailliert und irgendwie schlüssig zu gestalten. Aber ich finde gerade das halt bei uns extrem interessant, weil wir ja im Prinzip schon so von, kann man sagen, so von unserer Welt ausgehen, also von einer realistischen Welt. Und dann halt so bestimmte Dinge einfach drin haben, die halt vielleicht wirklich so nicht möglich wären. Zum Beispiel jetzt diese Magie ganz heruntergebrochen und daraus entwickeln sich halt aus diesen paar Punkten, entwickelt sich halt dann so was übelst Komplexes, wodurch man die Magie auch ziemlich genau erklären kann, bis in eine ziemlich tiefe Ebene, wo dann halt ganz unten nur irgendeine Kleinigkeit ist, die so wahrscheinlich nicht möglich wäre. Diese ganzen Ebenen kann man dann wieder miteinander verknüpfen und immer so weiter, sodass einfach so ein Genau. riesiges Geflecht entsteht und man vielleicht gar nicht so weit graben kann, um tatsächlich den Logikfehler Ja, zu finden, weil irgendwo, genau. irgendwo wird es tatsächlich einen geben. Mit Sicherheit. Oder Und reichlich in jeder Welt. wir können halt dann wirklich sagen, wenn uns irgendwer irgendwelche Fragen stellt oder so, wir können es halt, hoffe ich zumindest, mittlerweile sogar schon ziemlich genau erklären, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und nicht. Wahrscheinlich ist es tatsächlich genau dann eine gute Welt, wenn man den Leser oder den Betrachter der Welt täuschen kann, sodass er glaubt, dass sie tatsächlich komplett logisch ist. Wenn er Ja. die Fehler nicht sieht, wenn man, weil Fehler wird es geben und Auf wenn man jeden die Fall. gut tarnen kann, dann ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ja, Glaube, wichtig also. ist schon mal, dass alles so aufeinander aufbaut und einander übergeht und Ja. miteinander verstrickt ist. Definitiv. Es muss zumindest schlüssig wirken, alles. Und jetzt nochmal zum Anfang zurück, weil wir gesagt haben, es gibt diese zwei Möglichkeiten, entweder den Roman, die Welt für den Roman oder die Welt quasi für sich selbst. Dass wir quasi die Welt im Grunde schon für sich selbst kreieren, aber dann halt vorhaben, halt extrem viele verschiedene Projekte in dieser Welt aufzuziehen. Also da geht es halt mit Büchern los, aber uns sind schon extrem viel mehr Ideen gekommen, die man halt in verschiedenen Zeiten der Welt starten könnte oder umsetzen könnte. Grundsätzlich könnte man halt alle Ideen, die man im Mittelalter hat, könnte man, denke ich, bei uns irgendwie umsetzen, weil man immer irgendwo einen Bereich hat, wo eben bestimmte Wesen keinen Einfluss haben oder bestimmte Wesen eben gerade Einfluss haben. Das heißt, wir haben eigentlich ein breites Spektrum und vor allem können wir auf dieser Welt basierend eben auch die verschiedensten Genres eigentlich abdecken. Vielleicht jetzt weniger Science Fiction, weil sich das so ein bisschen ausschließt eventuell, aber grundlegend könnte man Krimis schreiben, man könnte ganz normale riesige Fantasy reinschreiben Eben. und Definitiv. Das hat eigentlich, denke ich, keine Grenzen. Wahrscheinlich kann man sogar irgendwie humoristische Werke schreiben, wenn man da in irgendeinem Kobolddorf unterwegs ist oder sowas. Ist Ja, das im möglich? Prinzip halt alles, was in so einem Mittelalter-Fantasy-Setting irgendwie möglich ist. Ob Ja. das jetzt irgendwie so ein kleiner, keine Ahnung, thrillermäßiger Horrorroman unter irgendeiner Menschenkultur ist oder sowas. Oder wirklich diese große epische Fantasy, wo die ganze Welt mit reinspielt. Genau. Das ist doch vielleicht gar nicht das schlechteste Schlusswort. Ja, ich denke auch, ja. Jetzt könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was findet ihr besser? Findet ihr besser, eine kleine Welt zu haben und darin eben eine Geschichte zu erzählen? Oder findet ihr es besser, so eine voluminöse Welt zu haben, in der man viele Geschichten erzählen kann? Oder gibt es irgendwie einen Mittelweg, den wir jetzt vielleicht hier noch nicht beleuchtet haben? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich gebe Und weiter an Olli. ist euch vielleicht auch schon mal irgendwie ein Unterschied aufgefallen beim Lesen, wie die Welt quasi dahinter aufgebaut ist, ob sie eher komplex ist oder weniger komplex, quasi ob ihr da schon mal was davon in einem Roman vielleicht sogar gemerkt habt. Vielleicht ist es aber gerade dann auch keine gute Welt, wenn man Geschichte von Welt trennen kann, weil es ja doch ineinander verwoben ist und wenn man die gar nicht so auseinanderziehen kann, dann ist es vielleicht ganz gut. Ja. Nach dem fünften Schlusswort. Nee. Tschüss. Tschüss. Tschüss.